ich seh so viele Leute, oh Mann, ich hab es satt. Sie pilgern in das Haus meine alten Träume. Sie schaffen Illusionen, an die ich leugne. Das Gefühl, an einem falschen Ort zu sein, wollte ich langsam aber sicher in meinen Kopf hinein. Das Gefühl des Wahnsinns entweicht meinen Geist. Ich höre, wie jeder Nervenschlag reißt. Dies kann mich mehr begeistern. Ich möchte meine Umwelt mit Erwartung gleichen. Langsam erkenne ich meine wahre Identität. Wahnsinn und Brutalität. Kleine Kinder schreien, wenn sie mich sehen. Ich höre Nachbarn und Garderfläche. Lampo, verloren auf, lass ich mich gerne. Seine Blicke, mein Freunde. Warum verlassen von Freunde und von Liebe? Wirft auf Bewachen, zerstöre meine Kriege. Solche Magie selbst geschaffen hat. Wieso, weshalb, warum ist was ihr fragt? Denn diese Idiotie, ich muss alles wissen. Ich hasse euch. Verbrenne eure Haut auf Baut und schaute Leute in meine Körper auf. Ihr werdet sie begreifen, woher bring ich euch um? Macht ihr besser Wisser? Ich bin der große Nisser, um die Menschen zu zerstören. Und keiner wird mich stören, denn ich bin mächtig, richtig. Mit Hass für Wald, das ist ein Todesschrei. Liebe der Erde halt, ich kann euch nicht verstehen. Und ich will's auch nicht. Liebe und Freundschaft existiert nicht. Warum? Du bist oh Gott, ist verloren. Rassen und Grenzen, nur keine Grundmachter. Warum verloren? Immer deine Mitte. Deine Befindlichkeit, wir sind doch nicht. Erwartung verlassen von Gut und Böse. Hört ihr meine Schreie durch das Dunkeltöse? Eingesperrt, aber wie in einer Meerenge. In den Massen, ja in den Gefängnissen. Bin ich das denn besser als die ganze Welt? Öffnet eure Taschen und gebt mir euer Geld, ich bin der Held. Und euer Blut schmeckt gut, ja. Ein verfolgter Körper, der in meiner Truhe ruht. Ich hab es satt, euer Elend tut meinen Augen weh. Blut, Spuren, auf dem Leeren steht das bisschen Reue, das ist eine. Habt ihr gar nicht verdient, ihr seid des Todes, ja. Darf ihr nur diese Aufruf verloren, wo fremden Erden als eine Blicke, das war meine Gehirne. Lasst mich doch in Ruhe, da kann ich doch nur lachen. Zum Glück unverblendet, wie ihr euch zeigt. Da müsst ihr doch verstehen, dass ich zur Genozide neige. Mein Haus gebaut aus Organen eurer Körper. Entschuldigt mich, wenn ich das nicht genauer lasse. Und steckt euch in den Taschen, überflaschen. Nach Hause wurde nicht noch alle Klasse. Nimmt schon euch, mach ich ganz, ganz galant. Werd ich euch den Hals umdrehen, ihr werdet sehen und verstehen. Denn wer brennt, der hat seine Chance verfehlt. Der lasst uns rennen, ja. Um euer Leben, ja. Wer kann ich euch nicht geben? Warum? Die Umwelt und das ist ein Mensch. Wandern und Fremden und einer Grundung. Warum verlassen? Verdammte Wichtel, keine Verschicht. Ich bin mit an den Händen. Kommander Waffo liegt verträumt am stillen Meer. Roter Horizont, das Atmen fällt ihm schwer. Allein und verlassen, Rest der Hallenwelt. Gibt es noch jemand, der sein Wort hält? Du schreist und kriegst doch keine Ruhe. Schiebst ihm die Verantwortung in die Schuhe. Ein Grund, warum hat er es getan? So viel Blut, als er euch das Leben nahm. Tja, heißer Asphalt und jetzt seine Schuhe. Zerstörte Städte für eine leere letzte Ruhe.